Deutschlandfunk, eine Welt. Er soll sich wegen Korruption, Bestechung und Betrug vor Gericht verantworten, doch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu strebt weiterhin eine fünfte Amtszeit an. Wenige Tage vor den Parlamentswahlen am Dienstag hat Netanyahu mit seiner Likud-Partei gute Chancen, im Bündnis mit rechten und streng religiösen Parteien weiter regieren zu können. Sein Hauptkonkurrent ist ein Neuling in der politischen Landschaft. Ende Dezember erst hatte der ehemalige Generalstabschef Benny Gantz eine eigene Partei gegründet und führt damit sogar in einigen Umfragen. Weitgehend bedeutungslos sind hingegen linke Gruppierungen, das Parlament und die politische Landschaft, so berichtet unser Korrespondent Benjamin Hammer, rücken immer weiter nach rechts. Hukoris Mulyonit Levi. Wenn man den israelischen Wahlkampf mit nur zwei Wörtern zusammenfassen will, kommt man an diesen beiden nicht vorbei. Links und rechts. Besonders die Likud-Partei von Israels Premierminister Netanyahu hat Gefallen an diesen vermeintlichen politischen Richtungen gefunden. In diesem Wahlwerbespot greift der Likud Benny Gantz an, den aussichtsreichsten Konkurrenten von Netanyahu. Benny Gantz und sein Mitstreiter Yair Lapid seien politisch links und damit schwach. Lapid und Gantz, small, chalash. Die Alternative laut Likud natürlich Netanyahu, denn der sei rechts und stark. Netanyahu, Yamin, Chazak. Es gibt einen einfachen Grund, warum der Likud sich als rechte Bastion im Kampf gegen die Linke inszeniert. Die Partei glaubt, dass das gut ankommt bei den Wählern. Denn in den letzten 25 Jahren ist Israel politisch nach rechts gerückt. Nach den Wahlen könnten laut Umfragen 15 Parteien und Wahllisten in das israelische Parlament einziehen. 10 von ihnen werden dem politisch rechten Spektrum zugerechnet. Links ist ja inzwischen zu einem Schimpfwort geworden. So sieht es der israelische Soziologe Nathan Snyder. Wenn jemand als links hier oder linksradikal bezeichnet ist, dann heißt das bei der anderen Seite, dass er Sympathie mit den Palästinensern hat, dass er vielleicht für zwei Staaten ist. Der Wahlkampfsong von Meretz. Wir sind die mutige Linke, heißt es da. Meretz ist eine von wenigen Parteien, die sich voller Stolz als links bezeichnen. Ihre Anhänger fordern eine Zwei-Staaten-Lösung und sofortige Anerkennung eines palästinensischen Staates. Doch Meretz dürfte gerade einmal 5 von 120 Sitzen in der israelischen Knesset bekommen. Auch die einst so stolze israelische Arbeitspartei, die Premierminister wie Rabin oder Barak stellte, spielt laut Umfragen nur noch eine kleine Rolle. Da hilft es auch nicht, dass ihr Vorsitzender Avi Gabay die Partei politisch nach rechts gerückt hat. Der Politikwissenschaftler Yoram Peri unterhält enge Kontakte zur Arbeitspartei und auch zur Wahlliste Blau-Weiß von Benny Gantz und dessen Mitstreiter Yair Lapid. Das Problem bei neuen potenziellen Anführern in Israel ist, sie verlassen sich auf Meinungsforscher. Die sagen den Politikern, die israelische Gesellschaft wählt die Rechte. Wage es nicht, irgendwas zu sagen, was nicht in die Ausdrucksweise der politischen Rechten passt. Ich weiß zum Beispiel, dass Yair Lapids Positionen linker sind, als er das öffentlich darstellt. Aber seine Berater sagen ihm, sage nichts, was dich zu einem Linken macht. Und so kann man die Positionen von Lapid und Benny Gantz im Wahlkampf, im israelischen Kontext, wahrlich nicht als links bezeichnen. Auch wenn Netanyahu das behauptet. Das Atomabkommen mit dem Iran lehnen Gantz und Lapid ab. Die großen israelischen Siedlungsblöcke im Westjordanland sollen nicht geräumt werden. Gegenüber der Hamas im Gazastreifen fordern Gantz und Lapid sogar eine härtere Gangart von Premierminister Netanyahu. Sollten die Arbeitspartei oder Meretz an einer Regierung von Benny Gantz beteiligt werden, es wäre kein Wiedererstarken der Linken. Es wäre der Sieg von Benny Gantz' Wahlliste Blau-Weiß und die steht politisch im Zentrum. Ein Wahlwerbespot der arabischen Liste Hadash Ta'al. Der Politiker Ayman Ode fordert mehr Rechte für die arabischen Israelis. Die machen etwa 20% der Bevölkerung aus. Die arabischen Wahllisten könnten den früheren Armeechef Benny Gantz zum Premierminister machen, theoretisch. In der Praxis hat Gantz das ausgeschlossen, weil die arabischen Listen den jüdischen Charakter des Staates Israel nicht anerkennen. Wahlumfragen sagen ein knappes Ergebnis voraus. Wenn Benny Gantz Premierminister werden will, muss er ein Mitte-Links-Bündnis auf die Beine stellen. Vielleicht sogar ein Mitte-Rechts-Links-Bündnis. Die Grenzen zwischen den politischen Richtungen des Landes würden damit noch mehr verschwimmen. Benjamin Netanyahu wiederum könnte auf ein rechtes bis rechtsnationalistisches Bündnis setzen. Manche sagen rechtsextrem. Wahlwerbung der rechtsextremen Partei Otzma Yehudit, jüdische Kraft. Ein israelischer Soldat singt vor sich hin, als plötzlich ein Palästinenser mit einem Messer vor ihm steht. Der Soldat will schießen, doch dann erscheint ein Staatsanwalt der Armee mit einem Maßband. Er misst den Abstand zwischen dem Soldaten und dem Palästinenser. Offenbar eine Anspielung auf die Ermittlungen gegen den Soldaten Elor Azaria, der 2016 einen verletzten palästinensischen Attentäter mit einem Kopfschuss tötete. Im Wahlkampfvideo erscheint Itamar Ben-Gvir, ein Kandidat der rechtsextremen Partei. Jetzt erschieß ihn doch schon, ruft er zum israelischen Soldaten. Das ist Selbstverteidigung. Israels oberster Gerichtshof untersagte es dem Vorsitzenden der Partei Jüdische Kraft, bei den Wahlen anzutreten. Trotzdem hat die Partei gute Chancen, nach den Wahlen in die Knesset einzuziehen. Und Israels Premierminister Netanyahu ist für eine Zusammenarbeit offen. Es könnte jedoch anders kommen. Netanyahus Likud könnte bei einem knappen Wahlergebnis mit Weiß-Blau zusammenarbeiten. Mit jener Liste also, die der Likud im Wahlkampf als links und schwach beschimpft hat. Lapid Vegans, Small, Kalash. Wenn der Likud tatsächlich mit Weiß-Blau zusammenarbeitet, würde das Land politisch ins Zentrum rücken. Wenn nicht, weiter nach rechts. Netanyahu, Yamin, Chazak.